Dieser Mensch, dieser Goethe, ist mir nun einmal im Wege. Er erinnert mich so oft daran, dass das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht wurde sein Genie von seinem Schicksal getragen. Und wie muss ich bis auf diese Minute noch kämpfen? Ich komme aus Italien zurück und finde Dichterwerke in großem Ansehen, die mich äußerst anwidern. Zum Beispiel die Räuber. Das Rumoren, das sie erregt haben, der Beifall, der gezollt wurde, erschreckt mich. Schiller ist mir verhasst. Ein kraftvolles, aber unreifes Talent. Gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt habe, hat er in hinreißendem Strom über das Vaterland ausgegossen. Soll ich die Dichtkunst aufgeben? Wo ist eine Aussicht solcher wunderlichen Ausgeburten von genialem Wert und wilder Form zu überbieten? Er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grad. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muss, um sie vor der Welt zu demütigen. Er hat in seiner Natur etwas Gewaltsames. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich aufkommen lassen. Er fesselt sie aber nur wie ein Gott. Sich selbst hat er immer frei behalten. Sich selbst hat er nie gegeben. Unbewusst und freiwillig sollen die Dinge beim Dichter entspringen. Er will sie durch Nachdenken erzwingen. Ihm ist die ganze Philosophie zu subjektiv. Seine Vorstellungsart mag ich nicht. Sie ist zu sinnlich und betastet mir zu viel, wo ich aus der Seele hole. Er quält sich mit Philosophie herum, die ihm auch nichts helfen kann. Mit dem kategorischen Imperativ muss man es nicht zu weit treiben. Sonst führt diese Idee der ideellen Freiheit sicher zu nichts Gutem. Es fehlt ihm ganz an der herzlichen Art, sich zu irgendetwas zu bekennen. Seine Begriffe vom Ideal, zu dem er hinaufarbeitet und an dem er seine Geistesgeburten abmisst, überspannt. Und abenteuerlich. Sein Ideal von Glück hat er sich aus dem Genuss der Eigenliebe geschaffen. Er kann damit nicht glücklich sein. Und in diesem Aufsatz über Anmut und Würde gingen gewisse harte Stellen doch tatsächlich direkt auf mich. Dieser Charakter gefällt mir nicht. Ich würde ihn mir nicht wünschen. Und in der Nähe eines solchen Menschen wäre mir nicht wohl. Alle möglichen Leute haben versucht, uns persönlich einander näher zu bringen. Ich habe immer abgelehnt. Der Götter, zweite Jugend. Aus dem Briefwechsel Schiller, Goethe. Jena, 13. Juni 1794. Hochwohlgeborener Herr, hoch zu verehrender Herr Geheimer Rat. Beiliegendes Blatt enthält den Wunsch einer Sie unbegrenzt hochschätzenden Gesellschaft, die Zeitschrift Die Horen mit Ihren Beiträgen zu beehren, über deren Rang und Wert nur eine Stimme unter uns sein kann. Der Entschluss, euer Hochwohlgeboren, diese Unternehmung durch ihren Beitritt zu unterstützen, wird für den glücklichen Erfolg derselben entscheidend sein. Und mit größter Bereitwilligkeit unterwerfen wir uns allen Bedingungen, unter welchen sie uns denselben zusagen wollen. Hier in Jena haben sich die Herren Fichte und von Humboldt zur Herausgabe dieser Zeitschrift mit mir vereinigt. Und da über alle einlaufenden Manuskripte die Urteile eines engeren Ausschusses eingeholt werden sollen, so würden euer Hochwohlgeboren uns unendlich verpflichten, wenn sie erlauben wollten, dass ihnen zu Zeiten eins der eingesandten Manuskripte dürfte zur Beurteilung vorgelegt werden. Je größer und näher der Anteil ist, dessen sie unsere Unternehmung würdigen, desto mehr wird der Wert derselben bei demjenigen Publikum steigen, dessen Beifall uns der wichtigste ist. Hochachtungsvoll verharre ich, euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener und aufrichtigster Verehrer Friedrich Schiller. Weimar, 24. Juni 1794. Euer Wohlgeboren eröffnen mir eine doppelt angenehme Aussicht, sowohl auf die Zeitschrift, welche Sie herauszugeben gedenken, als auf die Teilnahme, zu der Sie mich einladen. Ich werde mit Freuden und von ganzem Herzen von der Gesellschaft sein. Sollte unter meinen ungedruckten Sachen sich etwas finden, das zu einer solchen Sammlung zweckmäßig wäre, so teile ich es gerne mit. Gewiss aber wird eine nähere Verbindung mit so wackern Männern, als die Unternehmer sind, manches, das bei mir ins Stocken geraten ist, wieder in einen lebhaften Gang bringen. Schon eine sehr interessante Unterhaltung wird es werden, sich über die Grundsätze zu vereinigen, nach welchen man die eingesendeten Schriften zu prüfen hat, um diese Zeitschrift vor anderen auszuzeichnen. Ich hoffe, bald mündlich hierüber zu sprechen.

Hier folgen die römischen Elegien. Finden Sie etwas zu erinnern, so bitte ich es anzuzeigen. Wegen des Musenalmanachs, den Sie herausgeben wollen, werde ich Ihnen den Vorschlag tun, ein Büchelchen venezianische Epigramme ein- oder anzurücken. Wir würden wohl aus einigen Hunderten, die nicht produzibel sind, doch eine Anzahl auswählen können. Das nächste Mal, dass wir zusammenkommen, sollen Sie die leichtfertige Brut im Neste beisammen sehen. 28. Oktober. Für die Elegien danken wir Ihnen alle sehr. Es herrscht darin eine Wärme, eine Zartheit und ein echter körnichter Dichtergeist, der einem herrlich wohltut unter den Geburten der jetzigen Dichterwelt. 16. November. Dieses unholde Wetter, das alle Empfindungswerkzeuge zuschließt, hat mich in voriger Woche für alles, was Leben heißt, vernichtet. Und mir ist, da ich aus diesem Geistesschlummer wieder zu mir selbst komme, als ob ich Sie nach einem langen Zwischenraum wiederfände. Herzlich verlangt mich nach einer freundlichen Spur von Ihnen. Damit etwas bei Ihnen sei, was mich Ihnen zuweilen vergegenwärtigt, so gönnen Sie bei folgendem Bilde irgendeinen Platz in Ihrem Hause. Mit Verlangen würde ich die Bruchstücke von Ihrem Faust, die noch nicht gedruckt sind, lesen. Denn ich gestehe Ihnen, dass mir das, was ich von diesem Stück gelesen, der Torso des Herkules ist. Ich möchte die große und kühne Natur, die darin atmet, so weit als möglich verfolgen. 2. Dezember, vom Faust kann ich jetzt nichts mitteilen. Ich wage nicht, das Paket aufzuschnüren, das ihn gefangen hält. Ich könnte nicht abschreiben, ohne auszuarbeiten, und dazu fühle ich mir keinen Mut. Kann mich künftig etwas dazu vermögen, so ist es gewiss Ihre Teilnahme. 6. Dezember, endlich kommt das erste Buch von Wilhelm Schüler, der, ich weiß nicht wie, den Namen Meister erwischt hat. Leider werden Sie die beiden ersten Bücher nur sehen, wenn das Erz Ihnen schon die bleibende Form gegeben. Dem ungeachtet, sagen Sie mir Ihre offene Meinung, sagen Sie mir, was man wünscht und erwartet. Die folgenden werden Sie noch im biegsamen Manuskript sehen und mir Ihren freundschaftlichen Rat nicht versagen. 9. Dezember. Mit wahrer Herzenslust habe ich das erste Buch Wilhelm Meister durchlesen und verschlungen. Und ich danke demselben einen Genuss, wie ich lange nicht und nie als durch Sie gehabt habe. Es könnte mich ordentlich verdrießen, wenn ich das Misstrauen, mit dem Sie von diesem trefflichen Produkt Ihres Genius sprechen, einer anderen Ursache zuschreiben müsste als der Größe der Forderungen, die Ihr Geist jederzeit an sich selbst machen muss. Denn ich finde auch nicht etwas darin, was nicht in der schönsten Harmonie mit dem lieblichen Ganzen stünde. Von der Treue des Gemäldes einer theatralischen Wirtschaft und Liebschaft kann ich mit vieler Kompetenz urteilen, indem ich mit beiden besser bekannt bin, als ich zu wünschen Ursache habe. Doch ich sollte mich gar nicht in das Innere einlassen, weil ich es in diesem Augenblick nicht weiter durchführen kann. 10. Dezember, Sie haben mir durch das gute Zeugnis, das Sie dem ersten Buch meines Romans geben, sehr wohl getan. Nach den sonderbaren Schicksalen, welche diese Produktion von innen und außen gehabt hat, wäre es kein Wunder, wenn ich ganz und gar konfus darüber würde. Ich habe mich zuletzt bloß an meine Idee gehalten und will mich freuen, wenn Sie mich aus diesem Labyrinthe herausleitet. Leben Sie recht wohl. Ich hoffe, dass es mir so wohl werden soll, das neue Jahr mit Ihnen anzufangen. 2. Januar 1795. Meine besten Wünsche zu dem neuen Jahre und noch einen herzlichen Dank für das Verflossene, das mir durch Ihre Freundschaft vor allen übrigen ausgezeichnet und unvergesslich ist. Ich habe es mit vielem Fleiße beschlossen, und um etwas vollendet zu haben, wenn Sie kommen, habe ich mir in diesen letzten Tagen etwas Philosophisches zugemutet. Nun bin ich mit dieser Arbeit zu Ende, und sie kann Ihnen, wenn Sie kommen, vorgelegt werden. 3. Januar, viel Glück zum neuen Jahre. Lassen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vorige geendigt haben, mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben. Wenn sich die Gleichgesinnten nicht anfassen, was soll aus der Gesellschaft und der Geselligkeit werden? Hier das zweite Buch des Wilhelm Meister, möge es Ihnen wie das erste Freude machen. Das dritte bringe ich im Manuskript mit. 7. Januar. Für das überschickte Exemplar des Romans empfangen Sie meinen besten Dank. Ich kann das Gefühl, das mich beim Lesen dieser Schrift, und zwar in zunehmendem Grade, je weiter ich darin komme, durchdringt und besitzt, nicht besser als durch eine süße und innige Behaglichkeit, durch ein Gefühl geistiger und leiblicher Gesundheit ausdrücken. Und ich wollte dafür bürgen, dass es dasselbe bei allen Lesern im Ganzen sein muss. Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, wie peinlich mir das Gefühl oft ist, von einem Produkt dieser Art in das philosophische Wesen hineinzusehen. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr. Hier alles so strenge, so rigid und abstrakt und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist. Zwar darf ich mir das Zeugnis geben, in meinen Spekulationen der Natur so treu geblieben zu sein, als sich mit dem Begriff der Analysis verträgt, aber dennoch fühle ich nicht weniger lebhaft den unendlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement. Und ich kann mich nicht enthalten, in einem solchen melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Natur auszulegen, was ich in einer heiteren Stunde bloß für eine natürliche Eigenschaft der Sache ansehen muss. So viel ist indes gewiss. Der Dichter ist der einzige wahre Mensch. Und der beste Philosoph ist nur eine Karikatur gegen ihn. Alles bei uns freut sich auf Ihre beiderseitige Ankunft herzlich. Und niemand mehr als Ihr aufrichtigster Verehrer und Freund Schiller. Ein halbes Jahr später, 10. Juni, mir ist es inzwischen übel ergangen. Ein Rezidiv des Backengeschwulstes überfiel mich. Da ich ungeduldig bin, körperlich zu leiden, werde ich wohl nach Karlsbad gehen, das mich ehemals auf lange Zeit von gleichen Übeln befreite. Leben Sie wohl. 8. Juli. Nach überstandenen leidlichen und bösen Wegen bin ich angelangt. Das Wetter war bis heute äußerst schlecht. Die Gesellschaft ist zahlreich und gut, man beklagt sich wie immer über den Mangel an Harmonie und jeder lebt auf seine Weise. Ich habe nur gesehen und geschwätzt. Was sonst werden und gedeihen wird, muss abgewartet werden. Auf alle Fälle habe ich gleich einen kleinen Roman aus dem Stegreife angeknüpft, der höchst nötig ist, um einen morgens um 5 Uhr aus dem Bette zu locken. Hoffentlich werden wir die Gesinnungen dergestalten mäßigen und die Begebenheiten so zu leiten wissen, dass er 14 Tage aushalten kann. Als berühmter Schriftsteller bin ich übrigens recht gut aufgenommen worden, wobei es doch nicht an Demütigungen gefehlt hat. Zum Beispiel sagte mir ein allerliebstes Weibchen, sie habe meine letzten Schriften mit dem größten Vergnügen gelesen. Besonders habe sie Giafar der Bermeside über alle Maßen interessiert. Sie können denken, dass ich mit der größten Bescheidenheit mich in Freund Klingers hinterlassene arabische Garderobe einhüllte und so meiner Gönnerin in dem vorteilhaftesten Lichte erschien. Und ich darf nicht fürchten, dass sie in diesen 3 Wochen aus ihrem Irrtume gerissen wird. Indem ich auf meiner Herreise einige alte Märchen durchdachte, ist mir Verschiedenes über die Behandlungsart derselben durch den Kopf gegangen. Ich will ehestens eins schreiben. 19. Juli. Die Kur schlägt sehr gut an. Ich halte mich aber auch wie ein echter Kurgast und bringe meine Tage in einem absoluten Nichtstun zu. Bin beständig unter den Menschen, da es denen nicht an Unterhaltung und an kleinen Abenteuern fehlt. Ich werde mancherlei zu erzählen haben. 2. Oktober. Übermorgen werden wir Sie also wieder sehen, worauf ich mich herzlich freue und lange gehofft habe. Mit meiner Gesundheit geht es noch nicht viel besser. Ich fürchte, ich muss die lebhaften Bewegungen büßen, in die mein Poetisieren mich versetzte. Zu philosophieren ist schon der halbe Mensch genug und die andere Hälfte kann ausruhen. Aber die Musen saugen einen aus. Ein Rudel Gedichte erwartet sie hier. Weimar, 6. Oktober. Anstatt gestern von Ihnen fortzueilen, wäre ich lieber geblieben. Ihren Gedichten habe ich auf meiner Rückkehr hauptsächlich nachgedacht. Sie haben besondere Vorzüge. Und ich möchte sagen, sie sind nun, wie ich sie vormals von Ihnen hoffte. Diese sonderbare Mischung von Anschauen und Abstraktionen, die in Ihrer Natur ist, zeigt sich nun in vollkommenem Gleichgewicht. Mit Vergnügen werde ich Sie gedruckt wiederfinden. 16. Oktober. Ihr Brief hat mir große Freude gemacht. Es gibt gegen eine Stunde des Muts und Vertrauens immer 10, wo ich kleinmütig bin und nicht weiß, was ich von mir denken soll. Da kommt mir eine solche Anschauung meiner selbst, außer mir, recht zum Troste. 21. November. Was sagen Sie dazu, dass Lichtenberg, mit dem ich im Briefwechsel über die optischen Dinge und übrigens in einem ganz leidlichen Verhältnis stehe, in seiner neuen Ausgabe von Erxlebens Anfangsgründe der Naturlehre meiner Versuche auch nicht einmal erwähnt? Wie viele Arten gibt es nicht, so eine Schrift auch nur im Vorbeigehen abzufertigen, aber auf keine derselben konnte sich der witzige Kopf in diesem Augenblick besinnen. 23. November. Ihr Unwille über die Lichtenberge und Konsorten hat sie auch mir mitgeteilt, und ich bin herzlich zufrieden, wenn Sie ihnen eins anhängen wollen. Indessen, das ist die Histoire du jour. Es war nie anders und wird nie anders werden. Seien Sie versichert, wenn Sie einen Roman, eine Komödie geschrieben haben, so müssen Sie ewig einen Roman, eine Komödie schreiben. Weiter wird von Ihnen nichts erwartet, nichts anerkannt. Und hätte der berühmte Herr Newt mit einer Komödie debütiert, so würde man ihm nicht nur seine Optik, sondern seine Astronomie selbst lange verkümmert haben. Hätten Sie den Spaß sich gemacht, Ihre optischen Entdeckungen unter dem Namen eines Katheterhelden in die Welt zu bringen, Sie würden Wunder daran erlebt haben. 8. Dezember. Hier sendet der Musenalmanach ein kleines epigrammatisches Honorar. Es wird nicht hinreichen, die Zechinen zu ersetzen, die über den Epigrammen draufgegangen sind. 15. Dezember. Für das Übersendete, über welches hier eine Quittung beiliegt, danke ich zum Schönsten. Es scheint, da wir Dichter bei der Teilung der Erde zu kurz gekommen sind, uns ein wichtiges Privilegium geschenkt zu sein, dass uns nämlich unsere Torheiten bezahlt werden. Wilhelm Meister nimmt mir jetzt zu meinem Glücke alle Zeit weg. Der lange zusammengetragene und gestellte Holzstoß fängt endlich an zu brennen. Ich bereite mich, Sie aufs neue Jahr besuchen zu können, denn mich verlangt sehr, den ganzen Kreis Ihrer theoretischen Arbeiten nun einmal mit Ihnen zu durchlaufen und mich dadurch zu den Arbeiten, die vor mir liegen, zu stärken. Leben Sie recht wohl und grüßen die liebe Frau. Wird denn ein wenig gezeichnet? 17. Dezember. Wie beneide ich Sie um Ihre jetzige poetische Stimmung, die Ihnen erlaubt, recht in Ihrem Roman zu leben. Ich habe mich lange nicht so prosaisch gefühlt als in diesen Tagen, und es ist hohe Zeit, dass ich für eine Weile die philosophische Bude schließe. Das Herz schmachtet nach einem betastlichen Objekt. Meine Frau dankt schönstens für ihr Andenken. Gezeichnet ist nicht viel worden. 23. Dezember. Mit Verlangen warte ich aufs neue Jahr und suche mancherlei kleine Geschäfte abzutun, um Sie wieder mit Freiheit auf einige Zeit besuchen zu können. Ich wünsche nur, dass ich Sie wohl und poetisch tätig antreffen möge, denn es ist das nun einmal der beste Zustand, den Gott den Menschen hat gönnen wollen. Den Einfall auf alle Zeitschriften Epigramme, jedes in einem einzigen Distichot zu machen, wie die Xenia des Martials sind, der mir dieser Tage gekommen ist, müssen wir kultivieren und eine solche Sammlung in Ihren Musenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir müssen nur viele machen und die besten aussuchen. Hier ein paar zur Probe. 29. Dezember. Der Gedanke mit den Xenien ist prächtig und muss ausgeführt werden. Die Sie mir heute schickten, haben mich sehr ergötzt. Ich denke aber, wenn wir das 100 voll machen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen müssen. Und welcher reichliche Stoff findet sich da? Sobald wir uns nur selbst nicht ganz schonen, können wir Heiliges und Profanes angreifen. Welchen Stoff bietet uns nicht die ganze Sippschaft, die metaphysische Welt mit ihren Ichs und Nicht-Ichs, unsere Feinde, die Leipziger Geschmacksherberge und dergleichen dar? Auf ihre baldige Herkunft freue ich mich nicht wenig. Wir wollen wieder einmal alles recht durcheinander bewegen. Sie bringen wohl Ihren jetzigen Strickstrumpf, den Roman, auch mit? Und dann soll es heißen, nulla dies sine epigrammate. 30. Dezember. Ich freue mich sehr, dass die Xenien bei Ihnen Eingang und Beifall gefunden haben. Und ich bin völlig der Meinung, dass wir weiter um uns greifen müssen. Über uns selbst dürfen wir uns das, was die albernen Pursche sagen, in Verse bringen. Und so verstecken wir uns noch gar hinter die Form der Ironie. Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb. 22. Januar 1796. Darf ich Sie mit einem kleinen Auftrage belästigen? Ich wünschte 63 Ellen Tapeten von schöner grüner Farbe und 62 Ellen Einfassung, welche ich ganz Ihrem Geschmack und Ihrer Farbentheorie überlasse. 23. Januar. Die verlangten Papiertapeten sowie die Bordüren sind hier fertig, nicht zu haben. Ich schicke hier Muster von beiden aus Frankfurt. Das Stück Tapete ist eine Elle breit und hält 20 Ellen. Sie müssten also zu 63 Ellen vier Stücke nehmen und behielten so viel übrig. Das Stück kostete vor einem Jahr 1 Gulden 20 Kreuzer. Von der beikommenden Bordüre hält das Stück 40 Ellen und kostet 3,5 Gulden. Sie brauchten also davon 2 Stück. Sie steht auf Grün sehr gut. Wollte man sie lebhafter haben, so gibt es auch schöne Rosenbordüren von derselben Breite. Wenn Sie mir die Muster geschwind zurückschicken, so könnte ich nach Frankfurt schreiben, und Sie würden das Verlangte doch ziemlich bald erhalten. Mehr Umstände macht es, wenn man hier die Papiere wollte färben lassen, besonders da man gegenwärtig sehr mit den Dekorationen beschäftigt ist. 24. Januar. Es tut mir leid, dass meine Tapetenangelegenheit Ihnen mehr als ein paar Worte kosten soll. Da Sie indessen so gütig sein wollen, diese Verzierung an meinem Horizonte zu besorgen, so bitte ich Sie, mir 4 Stück von der grünen Tapete und 2 von rosa Bordüren, wenn diese auch 40 Ellen halten, aus Frankfurt kommen zu lassen. Ich ziehe die rosa Bordüren der Lebhaftigkeit wegen dem beiliegenden Muster vor. 10. Februar. Die Bordüren, hoffe ich, werden Ihnen gefallen. Nur muss man Acht haben, dass sie nicht falsch aufgeklebt werden. Sie haben zweierlei Lichtseiten, um sie rechts und links gegen die Fenster wenden zu können. Auch ist zu bemerken, dass die Bouquets fallen. Die Leute geben nicht immer Acht auf diese Hauptpunkte. Sie haben mir in meinem Hause eine solche Bordüre ganz falsch aufgeklebt, deswegen ich dieses zur Warnung melde. Ich will das Paket auch von hier frankieren und den Betrag zusammen notieren. 18. März. Ich habe an meinen Wallenstein gedacht, sonst aber nichts gearbeitet. Die Zurüstungen zu einem so verwickelten Ganzen wie ein Drama ist, setzen das Gemüt doch in eine gar sonderbare Bewegung. Schon die allererste Operation, eine gewisse Methode für das Geschäft zu suchen, um nicht zwecklos herumzutappen, ist keine Kleinigkeit. Jetzt bin ich erst an dem Knochengebäude und ich finde, dass von diesem ebenso wie in der menschlichen Struktur auch in dieser dramatischen alles abhängt. Ich möchte wissen, wie Sie in solchen Fällen zu Werk gegangen sind. Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand. Dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung geht vorher. Und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee. Ende Mai. Der Roman rückt gut von der Stelle. Ich befinde mich in einer wahrhaft poetischen Stimmung, denn ich weiß in mehr als einem Sinne nicht recht, was ich will noch soll. 26. Juni. Hier schicke ich endlich das große Werk und kann mich kaum freuen, dass es soweit ist. Denn von einem so langen Wege kommt man immer ermüdet an. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. 2. Juli. Es gehört zu dem schönsten Glück meines Daseins, dass ich die Vollendung dieses Produkts erlebte und dass sie noch in die Periode meiner strebenden Kräfte fällt, dass ich aus dieser reinen Quelle noch schöpfen kann. Eine würdige und wahrhaft ästhetische Schätzung des ganzen Kunstwerks ist eine große Unternehmung. Und das schöne Verhältnis, das unter uns ist, macht es mir zu einer gewissen Religion, Ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles, was in mir Realität ist, zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden, der in dieser Hülle lebt und so in einem höheren Sinne des Wortes den Namen Ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren, dass das Vortreffliche eine Macht ist, dass es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr mich die Wahrheit, das schöne Leben, die einfache Fülle dieses Werks bewegte. Ich verstehe Sie nun ganz, wenn Sie sagten, dass es eigentlich das Schöne, das Wahre sei, was Sie oft bis zu Tränen rühren könne. Ruhig und tief, klar und doch unbegreiflich wie die Natur, so wirkt es und so steht es da. Und alles, auch das kleinste Nebenwerk, zeigt die schöne Gleichheit des Gemüts, aus welchem alles geflossen ist. Leben Sie jetzt wohl, mein geliebter, mein verehrter Freund. Berührt es mich, wenn ich denke, dass, was wir sonst nur in der weiten Ferne eines begünstigten Altertums suchen und kaum finden, mir in Ihnen so nahe ist. 7. Juli, herzlich danke ich Ihnen für Ihren erquickenden Brief und für die Mitteilung dessen, was Sie bei dem Roman empfunden und gedacht. Wenn dieser nach Ihrem Sinne ist, so werden Sie auch Ihren eigenen Einfluss darauf nicht verkennen, denn gewiss ohne unser Verhältnis hätte ich das Ganze kaum, wenigstens nicht auf diese Weise, zustande bringen können. 100-mal, wenn ich mich mit Ihnen über Theorie und Beispiel unterhielt, hatte ich die Situationen im Sinne, die jetzt vor Ihnen liegen, und beurteilte sie im Stillen nach den Grundsätzen, über die wir uns vereinigten. Wie selten findet man bei den Geschäften und Handlungen des gemeinen Lebens die gewünschte Teilnahme, und in diesem hohen ästhetischen Falle ist sie kaum zu hoffen. 8. Juli. Da Sie mir das 8. Buch noch eine Woche lassen können, so will ich mich in meinen Bemerkungen vor der Hand besonders auf dieses Buch einschränken. Lehrjahre sind ein Verhältnisbegriff. Sie fordern ihr Korrelatum, die Meisterschaft. Nun kann aber diese Idee der Meisterschaft, die nur das Werk der gereiften und vollendeten Erfahrung ist, den Helden des Romans nicht selbst leiten. Sie kann und darf nicht als sein Zweck und Ziel vor ihm stehen. Denn sobald er das Ziel sich dächte, so hätte er es eo ipso auch erreicht. Sie muss also als Führerin hinter ihm stehen. Sie haben mit dem 8. Buch verschiedene Winke hingeworfen, was Sie unter den Lehrjahren und der Meisterschaft gedacht wissen wollen. Da der Ideeninhalt eines Dichterwerks vollends bei einem Publikum wie das unsrige so vorzüglich in Betrachtung kommt und oft das einzige ist, dessen man sich nachher noch erinnert, so ist es von Bedeutung, dass Sie hier völlig begriffen werden. Die Winke sind sehr schön, nur nicht hinreichend, scheinen sie mir. Sie wollten freilich den Leser selbst mehr finden lassen, als ihn gerade zu belehren. Aber eben weil Sie doch etwas heraussagen, so glaubt man, dieses sei nun auch alles. Und so haben Sie Ihre Idee enger beschränkt, als wenn Sie es dem Leser ganz und gar überlassen hätten, sie herauszusuchen. Die Art, wie Sie sich über den Begriff der Lehrjahre und der Meisterschaft erklären, scheint beiden eine enge Grenze zu setzen. Aber lässt sich das ganze Leben Wilhelms, so wie es in dem Romane vor uns liegt, wirklich auch vollkommen unter diese Begriffe fassen und erschöpfen? Wird durch diese Formel alles verständlich? Was ich also hier wünschte, wäre dies, dass die Beziehung aller einzelnen Glieder des Romans auf jenen philosophischen Begriff noch etwas klarer gemacht würde. Ich möchte sagen, die Fabel ist vollkommen wahr, auch die Moral der Fabel ist vollkommen wahr, aber das Verhältnis der einen zu der anderen springt noch nicht deutlich genug in die Augen. Ich weiß nicht, ob ich mich bei diesen beiden Erinnerungen recht habe verständlich machen können. Die Frage greift ins Ganze, und so ist es schwer, sie am Einzelnen gehörig darzulegen. Ein Wink ist aber hier auch schon genug. 9. Juli, ich habe Ihnen für Ihren heutigen Brief den höchsten Dank zu sagen. Indem Sie mich durch die in demselben enthaltenen Erinnerungen nötigen, auf die eigentliche Vollendung des Ganzen aufmerksam zu sein. Ich bitte Sie nicht abzulassen, ich möchte wohl sagen, mich aus meinen eigenen Grenzen hinauszutreiben. Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus meiner innersten Natur, aus einem gewissen realistischen Tick, durch den ich meine Existenz, meine Handlungen, meine Schriften den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finde. So werde ich immer gern inkognito reisen, das geringere Kleid vor dem Bessern wählen und in der Unterredung mit Fremden oder Halbbekannten den unbedeutenderen Gegenstand oder doch den weniger bedeutenden Ausdruck vorziehen, mich leichtsinniger betragen, als ich bin und mich so, ich möchte sagen, zwischen mich selbst und zwischen meine eigene Erscheinung stellen. Nach dieser allgemeinen Beichte will ich gern zur Besonderen übergehen, dass ich ohne Ihren Antrieb und Anstoß wieder besser Wissen und Gewissen mich auch dieser Eigenheit bei diesem Roman hätte hingehen lassen, welches denn doch bei dem ungeheuren Aufwand, der darauf gemacht ist, unverzeihlich gewesen wäre. Es ist keine Frage, dass die scheinbaren, von mir ausgesprochenen Resultate viel beschränkter sind als der Inhalt des Werks. Und ich komme mir vor wie einer, der, nachdem er viele und große Zahlen übereinander gestellt, endlich mutwillig selbst Additionsfehler machte, die letzte Summe aus Gott weiß was für einer Grille zu verringern. Ich bin Ihnen wie für so vieles auch dafür den lebhaftesten Dank schuldig, dass Sie noch zur rechten Zeit auf so eine entschiedene Art diese perverse Manier zur Sprache bringen. Und ich werde gewiss, insofern es mir möglich ist, Ihren gerechten Wünschen entgegengehen. Und sollte mir's ja begegnen, wie denn die menschlichen Verkehrtheiten unüberwindliche Hindernisse sind, dass mir doch die letzten bedeutenden Worte nicht aus der Brust wollten, so werde ich Sie bitten, zuletzt mit einigen kecken Pinselstrichen das noch selbst hinzuzufügen, was ich durch die sonderbarste Naturnotwendigkeit gebunden nicht auszusprechen vermag. Fahren Sie diese Woche noch fort, mich zu erinnern und zu beleben. 9. Juli, es ist mir sehr lieb zu hören, dass ich Ihnen meine Gedanken habe klar machen können und dass Sie Rücksicht darauf nehmen wollen. Das, was Sie Ihren realistischen Tick nennen, sollen Sie dabei gar nicht verleugnen. Auch das gehört zu Ihrer poetischen Individualität, und in den Grenzen von dieser müssen Sie ja bleiben. Alle Schönheit in dem Werk muss Ihre Schönheit sein. Es kommt also bloß darauf an, aus dieser subjektiven Eigenheit einen objektiven Gewinn für das Werk zu ziehen, welches gewiss gelingt, sobald Sie wollen. Dem Inhalte nach muss in dem Werk alles liegen, was zu seiner Erklärung nötig ist, und der Form nach muss es notwendig darin liegen. Der innere Zusammenhang muss es mit sich bringen. Aber wie fest oder locker es zusammenhängen soll, darüber muss Ihre eigenste Natur entscheiden. Dem Leser wird es freilich bequemer sein, wenn Sie selbst ihm die Momente, worauf es ankommt, blank und bar zuzählten, dass er sie nur in Empfang zu nehmen brauchte. Sicherlich aber hält es ihn bei dem Buche fester und führt ihn öfter zu demselben zurück, wenn er sich selber helfen muss. Haben Sie also nur dafür gesorgt, dass er gewiss findet, wenn er mit gutem Willen und hellem Auge sucht, so ersparen Sie ihm ja das Suchen nicht. Das Resultat eines solchen Ganzen muss immer die eigene, freie, nur nicht willkürliche Produktion des Lesers sein. Es muss eine Art von Belohnung bleiben, die nur dem Würdigen zuteil wird, indem sie dem Unwürdigen sich entzieht. 11. Juli in der Früh. Ein Besuch hinderte mich gestern, diesen Brief abzusenden. Heute kann ich nichts mehr hinzusetzen, da es zu unruhig bei mir zugeht. Meine Frau ist ihrer Niederkunft nahe. Nachmittags 3 Uhr. Vor 2 Stunden erfolgte die Niederkunft der kleinen Frau.

Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wusste nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde, das ich darin zu bemerken glaubte. Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt. Und es ist nicht das erste Mal, dass mich der Verfasser an mich mahnte. Er hat eine heftige Subjektivität und verbindet damit einen gewissen philosophischen Geist und Tiefsinn. Sein Zustand ist gefährlich, da solche Naturen sogar schwer beizukommen ist. Indessen finde ich in diesen neuen Stücken doch den Anfang einer gewissen Verbesserung, wenn ich sie gegen seine vormaligen Arbeiten halte. Denn kurz, es ist Hölderlin, den Sie vor etlichen Jahren bei mir gesehen haben. Ich würde ihn nicht aufgeben, wenn ich nur eine Möglichkeit wüsste, ihn aus seiner eigenen Gesellschaft zu bringen und einem wohltätigen und fortdauernden Einfluss von außen zu öffnen. Er lebt jetzt als Hofmeister in einem Kaufmannshause zu Frankfurt und ist also in Sachen des Geschmacks und der Poesie bloß auf sich selber eingeschränkt und wird in dieser Lage immer mehr in sich selbst hineingetrieben. 1. Juli. Meinen Faust habe ich in Absicht auf Schema und Übersicht in der Geschwindigkeit recht vorgeschoben. Es käme jetzt nur auf einen ruhigen Monat an, so sollte das Werk zu männlicher Verwunderung und Entsetzen wie eine große Schwammfamilie aus der Erde wachsen. Sollte aus meiner Reise nichts werden, so habe ich auf die Possen mein einziges Vertrauen gesetzt. 19. Juli. Sie hätten mir zum Abschiede nichts Erfreulicheres und Heilsameres geben können als Ihren Aufenthalt der letzten 8 Tage. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich diesmal unser Zusammensein wieder für sehr fruchtbar halte. Es hat sich so manches für die Gegenwart entwickelt und für die Zukunft vorbereitet, dass ich mit mehr Zufriedenheit abreise, indem ich unterwegs recht tätig zu sein hoffe und bei meiner Rückkunft Ihrer Teilnehmung wieder entgegensehe. Wenn wir so fortfahren, verschiedene Arbeiten gleichzeitig durchzuführen und indem wir die größeren sachte fortleiten, uns durch kleinere immer aufmuntern und unterhalten, so kann noch manches zustande kommen. 21. Juli. Ich kann nie von Ihnen gehen, ohne dass etwas in mir gepflanzt worden wäre. Und es freut mich, wenn ich für das Viele, was Sie mir geben, Sie und Ihren inneren Reichtum in Bewegung setzen kann. Ein solches auf wechselseitige Perfektibilität gebautes Verhältnis muss immer frisch und lebendig bleiben und gerade desto mehr an Mannigfaltigkeit gewinnen, je harmonischer es wird und je mehr die Entgegensetzung sich verliert, welche bei so vielen anderen allein die Einförmigkeit verhindert. Ich darf hoffen, dass wir uns nach und nach in allem verstehen werden, wovon sich Rechenschaft geben lässt, und in demjenigen, was seiner Natur nach nicht begriffen werden kann, werden wir uns durch die Empfindung nahe bleiben. Die schönste und die fruchtbarste Art, wie ich unsere wechselseitige Mitteilungen benutze und mir zu eigen mache, ist immer diese, dass ich sie unmittelbar auf die gegenwärtige Beschäftigung anwende und gleich produktiv gebrauche. Und wie Sie sagen, dass in einem einzelnen Kunstwerk die Kunst ganz liege, so glaube ich, muss man alles Allgemeine in der Kunst wieder in den besondersten Fall verwandeln, wenn die Realität der Idee sich bewähren soll. Und so hoffe ich, soll mein Wallenstein und was ich künftig von Bedeutung hervorbringen mag, das ganze System desjenigen, was bei unserem Commercio in meine Natur hat übergehen können, in concreto zeigen und enthalten. Frankfurt am Main, 9. August. Ohne den mindesten Anstoß bin ich vergnügt und gesund nach Frankfurt gelangt und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung nun erst, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponieren und verwirren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurteilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserem Wege liegt und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessiert uns deren eine größere Anzahl, und wir würden uns gar übel befinden, wenn uns nicht Gemütsruhe und Methode in diesen Fällen zu Hilfe käme. Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Publiko einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren, und das, was wir Stimmung nennen, lässt sich weder hervorbringen noch mitteilen. Alle Vergnügungen, selbst das Theater, sollen nur zerstreuen, und die große Neigung des lesenden Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen. Ich glaube sogar, eine Art von Scheu gegen poetische Produktionen bemerkt zu haben. Die Poesie verlangt, ja sie gebietet, Sammlung. Sie isoliert den Menschen wider seinen Willen und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so unbequem wie eine treue Liebhaberin. Wenn ich nur einmal wieder ins jenaische Schloss gelangen kann, soll mich so bald niemand heraustreiben. Heute, als den 8. September, erhalte ich einen Brief von Cotta, der mir sagt, dass Sie seit dem 30. in Stuttgart wären. Ich kann Sie mir nicht in Stuttgart denken, ohne gleichfalls in eine sentimentale Stimmung zu geraten. Was hätte ich vor 16 Jahren darum gegeben, Ihnen auf diesem Boden zu begegnen? Und wie wunderbar wird mir's, wenn ich die Zustände und Stimmungen, welche dieses Lokal mir zurückruft, mit unserem gegenwärtigen Verhältnis zusammendenke. Ich bin sehr erwartend, wie lange Sie in dortigen Gegenden zu verweilen Neigung und Veranlassung gefunden. Stäfa am Züricher See, 25. September. Nun soll es in einigen Tagen nach dem Vierwaldstätter See gehen. Da Italien durch seine früheren Unruhen und Frankreich durch seine neuesten den Fremden mehr oder weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipfel der Alpen wieder zurück dem Falle des Wassers folgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. In Stuttgart war es mir ganz wohl und behaglich. Ihrer ist viel und von vielen und immer aufs Beste gedacht worden. Für uns beide, glaube ich, war es ein Vorteil, dass wir später und gebildeter zusammentrafen. Bald hätte ich vergessen, Ihnen zu sagen, dass der Vers »Es wallet und siedet und brauset und zischt« sich bei dem Rheinfall trefflich legitimiert hat. Es war mir sehr merkwürdig, wie er die Hauptmomente der ungeheuren Erscheinung in sich begreift. Stefa, 14. Oktober. An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werter Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten. Wenn ich Ihnen von meinem Zustande sprechen soll, so kann ich sagen, dass ich bisher mit meiner Reise alle Ursache habe, zufrieden zu sein. Bei der Leichtigkeit, die Gegenstände aufzunehmen, bin ich reich geworden, ohne beladen zu sein. Der Stoff inkommodiert mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen oder zu verarbeiten weiß. Was werden Sie nun aber sagen, wenn ich Ihnen vertraue, dass zwischen allen prosaischen Stoffen sich auch ein poetischer hervorgetan hat, der mir viel Zutrauen einflößt? Ich bin fast überzeugt, dass die Fabel vom Tell sich werde episch behandeln lassen. Und es würde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Fall eintreten, dass das Märchen durch die Poesie erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt dass man sonst, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muss. Doch darüber künftig mehr. Das beschränkte, höchst bedeutende Lokal, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so wie ich die Charaktere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegenden, so gut als in der kurzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf gut Glück an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann. 22. November. Ich wünsche Glück zur frohen Ankunft. Wie angenehm ist mir es, wieder so leicht und schnell mit Ihnen kommunizieren zu können. Was Sie an Sachen und an Ideen mitgebracht, verspricht mir einen unterhaltungsreichen, unterrichtenden Winter. Es ist mir fast zu arg, wie der Wallenstein mir anschwillt. Sie werden beurteilen, ob ich kürzer sein sollte und könnte. Mein erster Akt ist so groß, dass ich die drei ersten Akte Ihrer Iphigenia hineinlegen kann, ohne ihn ganz auszufüllen. Weimar, 2. Dezember. Es wird für uns sowohl praktisch als theoretisch von der größten Bedeutung sein, was es noch für einen Ausgang mit Ihrem Wallenstein nimmt. Sollte Sie der Gegenstand nicht am Ende noch gar nötigen, einen Zyklus von Stücken aufzustellen? Mich verlangt sehr, etwas davon zu hören. 5. Dezember. Nur einen Gruß kann ich Ihnen schreiben an diesem düstern Tage. Das Wetter drückt mich äußerst und macht alle meine Übel rege, dass selbst die Arbeit mich nicht erfreut. Es sind gefährliche Monate für mich, weil ich schon zweimal von einer Lungenentzündung darin heimgesucht worden bin. Die leichteste Erkältung kann mir in dieser Periode dieses Übel zuziehen, das ich jetzt nicht mehr wie sonst würde überstehen können. An den Wallenstein werde ich mich so festhalten, als ich kann. Glücklicherweise alteriert meine Kränklichkeit nicht meine Stimmung, aber sie macht, dass ein lebhafter Anteil mich schneller erschöpft und in Unordnung bringt. Gewöhnlich muss ich daher einen Tag der glücklichen Stimmung mit 5 oder 6 Tagen des Drucks und des Leidens büßen. 9. Dezember. Ich kann mir den Zustand Ihres Arbeitens recht gut denken. Ich kenne mich zwar nicht selbst genug, um zu wissen, ob ich eine wahre Tragödie schreiben könnte. Ich erschrecke aber bloß vor dem Unternehmen und bin beinahe überzeugt, dass ich mich durch den bloßen Versuch zerstören könnte. 12. Dezember. Sollte es wirklich an dem sein, dass die Tragödie Ihrer pathetischen Gewalt wegen Ihrer Natur nicht zusagte? In allen Ihren Dichtungen finde ich die ganze tragische Gewalt und Tiefe, wie sie zu einem vollkommenen Trauerspiel hinreichen würde. Ich glaube, dass bloß die strenge, gerade Linie, nach welcher der tragische Poet fortschreiten muss, Ihrer Natur nicht zusagt, die sich überall mit einer freieren Gemütlichkeit äußern will. Alsdann glaube ich auch, eine gewisse Berechnung auf den Zuschauer, von der sich der tragische Poet nicht dispensieren kann. Der Hinblick auf den äußeren Eindruck, der bei dieser Dichtungsart nicht ganz erlassen wird, geniert sie. 5. Januar 1798. Jetzt, da ich meine Arbeit von einer fremden Hand reinlich geschrieben vor mir habe und sie mir fremder ist, macht sie mir wirklich Freude. Ich finde augenscheinlich, dass ich über mich selbst hinausgegangen bin, welches die Frucht unseres Umgangs ist. Denn nur der vielmalige kontinuierliche Verkehr mit einer so objektiv mir entgegenstehenden Natur, mein lebhaftes Hinstreben danach und die vereinigte Bemühung, sie anzuschauen und zu denken, konnte mich fähig machen, meine objektiven Grenzen so weit auseinanderzurücken. Ich finde, dass mich die Klarheit und die Besonnenheit, welche die Frucht einer späteren Epoche ist, nichts von der Wärme einer früheren gekostet hat. Doch es schickte sich besser, dass ich das aus Ihrem Munde hörte, als dass Sie es von mir erfahren. 6. Januar. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Zufriedenheit mit dem fertigen Teil Ihres Werkes. Bei der Klarheit, mit der Sie die Forderungen übersehen, die Sie an sich zu machen haben, zweifle ich nicht an der völligen Gültigkeit Ihres Zeugnisses. Das günstige Zusammentreffen unserer beiden Naturen hat uns schon manchen Vorteil verschafft. Und ich hoffe, dieses Verhältnis wird immer gleich fortwirken. Wenn ich Ihnen zum Repräsentanten mancher Objekte diente, so haben Sie mich von der allzu strengen Beobachtung der äußeren Dinge und ihrer Verhältnisse auf mich selbst zurückgeführt. Sie haben mich die Vielseitigkeit des inneren Menschen mit mehr Billigkeit anzuschauen gelehrt. Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut als aufgehört hatte. Muss ich noch erwähnen, dass jedem, der mittwochs und sonnabends früh in mein Zimmer kommt, auf die Finger gesehen wird, ob er nicht einen Brief von Ihnen bringe. Schärfen Sie doch der Botenfrau ein, dass sie die Briefe gleich selbst bringt. Diese Leute machen sich's manchmal bequem und geben die Sachen an kleine Knaben, die sich im Herumtragen verspäten. 25. August. Ich habe soeben unseren Theaterbau besucht, wo alles sehr rasch geht. In der Mitte der künftigen Woche wird die Decke fertig, das leichte Gerüst herausgenommen und der größte Schmutz getilgt sein. Alsdann wird man sich schon einen Begriff von der Intention machen können. Ich hoffe, es soll deswegen auch recht artig werden, weil von gewissen Plätzen aus das Publikum sich wechselweise selbst sieht. Es wäre sehr artig, wenn Sie uns bald besuchten. Wir würden manches Kapitel durchsprechen können. 18. September. Ich habe mich gleich nach meiner Zurückkunft an Wallensteins Lager gemacht und es noch einmal aus der Rücksicht, dass es für sich allein stehen soll, betrachtet. Ich sehe mich genötigt, noch einige Figuren hineinzusetzen und einigen, die schon da sind, etwas mehr Ausführung zu geben. Doch werde ich unser weimarisches Personal immer vor Augen haben. Auf den Sonnabend sollen Sie das Vorspiel erhalten. 21. September. Ich wünsche, dass Sie bei Ihrer Arbeit fühlen mögen, welchen guten Eindruck auf uns Sie zurückgelassen. Ein Monument einer so besonderen Geistestätigkeit, als Ihr Wallenstein ist, muss jeden in tätige Stimmung versetzen, wer derselben nur einigermaßen fähig ist. Nehmen Sie Ihr ganzes Wollen zusammen, um das Werk nur erst auf unser Theater zu schieben. Sie empfangen es von dort her gewiss geschmeidiger und bildsamer als aus dem Manuskripte, das Ihnen schon zu lange vor den Augen fixiert steht. 6. Oktober. Mit der heutigen Abendpost will ich Ihnen nur einige Worte sagen, wie wir ungefähr stehen. Das Vorspiel geht recht artig. Es war heute Probe auf dem Theater. Wir müssen aber auf die geringste Veränderung Verzicht tun. Bei der Schwierigkeit, eine so neue und fremde Aufgabe mit Ehren zu vollenden, klammert sich jeder so fest an seine Rolle wie ein Schiffbrüchiger ans Brett, so dass man ihn unglücklich machte, wenn man's ihm wackelig macht. Ich arbeite nur, dass alles Einzelne herausgehoben werde und sich ins Ganze anschließe. Übrigens ist eine Vorrezension der Aufführung sowie des Effekts, den das Stück gemacht hat, schematisiert und kann in einigen guten Stunden fertig werden. Da ich mich einmal auf das Element der Unverschämtheit begeben habe, so wollen wir sehen, wer es mit uns aufnimmt. 9. Oktober. Sie haben es mit den Veränderungen, die Sie in meinem Text vorgenommen, ganz gnädig gemacht. Von einigen ist mir die Ursache nicht ganz klar. Doch darüber werden wir sprechen. Solche Kleinigkeiten führen oft zu den nützlichsten Bemerkungen. Ich freue mich nur, dass Lust und Humor Sie bei dieser mechanischen Hetzerei nicht verlassen. Alles wohl in Betrachtung gezogen und mit besonderer Zustimmung unserer geistlichen und leiblichen Müdigkeit gedenken wir heute Abend zu Hause zu bleiben und wünschen eine gute und geruhige Nacht. 23. Oktober. Es geht mir ganz wohl, ob ich gleich in meiner Arbeit nicht so schnell fortrücke, als ich dachte. Die Umsetzung meines Textes in eine angemessene, deutlich und maulrechte Theatersprache ist eine sehr aufhaltende Arbeit. Wobei das Schlimmste noch ist, dass man über der notwendigen und lebhaften Vorstellung der Wirklichkeit, des Personals und aller übrigen Bedingungen allen poetischen Sinn abstumpft. Gott helfe mir über diese Besogne hinweg. So viel aber muss ich vorher sagen, dass der Piccolomini nicht eher aus meiner Hand, in die der Schauspieler kommen kann und darf, als bis wirklich auch das dritte Stück, die letzte Hand, abgerechnet, ganz aus der Feder ist. Und so wünsche ich nur, dass mir Apollo gnädig sein möge, um den nächsten 6 Wochen meinen Weg zurückzulegen. 24. Dezember. Ich setze mich mit einem sehr erleichterten Herzen nieder, um Ihnen zu schreiben, dass die Piccolomini soeben an Iffland abgegangen sind. Er hat mich in seinem Briefe so tribuliert und gequält zu eilen, dass ich heute meine ganze Willenskraft zusammennahm, 3 Kopisten zugleich anstellte und das Werk wirklich zustande brachte. Eine recht glückliche Stimmung und eine wohlausgeschlafene Nacht haben mich sekundiert. Und ich hoffe, sagen zu können, dass diese Eile dem Geschäft nichts geschadet hat. So ist aber auch schwerlich ein heiliger Abend auf 30 Meilen in der Runde verbracht worden, so gehetzt nämlich und qualvoll über der Angst, nicht fertig zu werden. 25. Dezember, viel Glück zu der abgenötigten Vollendung der Arbeit, denn ich will Ihnen gar nicht leugnen, dass mir in der letzten Zeit alle Hoffnung zu vergehen anfing. Bei der Art, wie Sie diese Jahre her den Wallenstein behandelt haben, ließ sich gar keine innere Ursache mehr denken, wodurch er fertig werden konnte. Resolvieren Sie sich kurz und gut, den zweiten zu kommen, denn wir haben übermäßig zu tun, wenn wir bis den 30. fertig werden wollen. 27. Dezember. Überbringer dieses stellt ein Detachement Husaren vor, das Order hat, sich der Piccolominis, Vater und Sohn, wie es gehen will, zu bemächtigen. Und wenn sie derselben nicht ganz habhaft werden können, sie wenigstens stückweise zu liefern. Euer Liebten werden ersucht, diesem löblichen Vorhaben allen möglichen Vorschub zu tun, die wir uns zu allen angenehmen Gegendiensten erbieten. Kurz vor dem Schluss des Jahres 1798, Melpomenische zum wallensteinischen Unwesen gnädigst verordnete Kommission. 29. Dezember, werter Freund, wenn Sie uns bei der Bestimmung Ihrer Dekoration um Rat gefragt hätten, so hätten wir freilich einiges einzuwenden gehabt. Verzeihen Sie, wenn ich auch, wie Iffland, den Direktor spiele, auf den sich zuletzt alle Schwierigkeiten der Ausführung häufen. Werden Sie ja nicht ungeduldig, denn wenn Sie nicht bald kommen sollten, so werden noch öfters Boten erscheinen. 31. Dezember. Hier erhalten Sie die Piccolomini ganz, aber, wie Sie sehen, ganz erschrecklich gestrichen. Ich dachte schon, genug davon weggeschnitten zu haben, als ich aber vorgestern zum ersten Mal das Ganze hintereinander vorlas und mit dem dritten Akt schon die dritte Stunde zu Ende ging, so erschrak ich so, dass ich mich gestern nochmals hinsetzte und noch etwa 400 Jamben aus dem Ganzen herauswarf. Und so lege ich denn das Stück in Ihre Hände. Ich habe jetzt schlechterdings kein Urteil mehr darüber. Ja, manchmal möchte ich an der theatralischen Tauglichkeit ganz verzweifeln. Möchte es eine solche Wirkung auf Sie tun, dass Sie mir Mut und Hoffnung geben können, denn die brauche ich. 1. März 1799. Nach 8 Wochen Stillstand beginnt also das Kommerzium durch die Botenfrau wieder. Ich glaube, in eine viel ältere Zeit zu blicken, als es wirklich ist. Das theatralische Wesen, der mehrere Umgang mit der Welt, unser anhaltendes Beisammensein, haben meinen Zustand indessen um vieles verändert. Und wenn ich erst der wallensteinischen Massa werde los sein, so werde ich mich also einen ganz neuen Menschen fühlen. 3. März. Ihr Brief kam mir gestern sehr spät zu und ich antworte heute, um diese Kommunikation wieder zustande zu bringen. Übrigens bin ich vom schlimmsten Humor, der sich auch wohl nicht verbessern wird, bis irgendeine Arbeit von Bedeutung wieder gelungen sein wird. Auf den Sommer muss ich mir was erfinden, es sei, was es will, um mir eine gewisse Heiterkeit wiederzugeben. 5. März. Es hat mich diesen Winter oft geschmerzt, Sie nicht so heiter und mutvoll zu finden als sonst. Und eben darum hätte ich mir selbst etwas mehr Geistesfreiheit gewünscht, um Ihnen mehr sein zu können. Die Natur hat Sie einmal bestimmt, hervorzubringen. Jeder andere Zustand, wenn er eine Zeit lang anhält, streitet mit Ihrem Wesen. Eine so lange Pause, als Sie das mal in der Poesie gemacht haben, darf nicht mehr vorkommen. Und Sie müssen darin ein Machtwort aussprechen und ernstlich wollen. Wenn ich mir übrigens die Masse von Ideen und Gestalten denke, die Sie in den zu machenden Gedichten zu verarbeiten haben und die in Ihrer Fantasie lebendig liegen, so dass ein einziges Gespräch Sie hervorbringen kann, so begreife ich gar nicht, wie Ihre Tätigkeit auch nur einen Augenblick stoppen kann. Ein einziger dieser Plane würde schon das halbe Leben eines anderen Menschen tätig erhalten. Aber Ihr Realismus zeigt sich auch hier. Wenn wir anderen uns mit Ideen tragen und schon darin eine Tätigkeit finden, so sind Sie nicht eher zufrieden, als bis Ihre Ideen Existenz bekommen haben. 6. März. Ich muss mich nur nach Ihrem Rat als eine Zwiebel ansehen, die in der Erde unter dem Schnee liegt und auf Blätter und Blüten in den nächsten Wochen hoffen. Es ist sehr sonderbar, dass meine Lage, die im Allgemeinen genommen nicht günstiger sein könnte, mit meiner Natur so sehr im Widerstreit steht. Wir wollen sehen, wie weit wir es im Wollen bringen können. Leben Sie recht wohl und verzeihen Sie der abermaligen Unfruchtbarkeit dieses Briefes, der ich durch eine Portion Rüben nachzuhelfen suche. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und fahren Sie fort mir in guten und bösen Stunden durch die Kraft Ihres Geistes und Herzens beizustehen. 17. März. Hier erfolgt nun das ganze Werk, soweit es unter den gegenwärtigen Umständen gebracht werden konnte. Es kann ihm in einzelnen Teilen noch vielleicht an bestimmter Ausführung fehlen, aber für den theatralisch-tragischen Zweck scheint es mir ausgeführt genug. Wenn Sie davon urteilen, dass es nun wirklich eine Tragödie ist, dass die Hauptforderungen der Empfindung erfüllt, die Hauptfragen des Verstandes und der Neugierde befriedigt, die Schicksale aufgelöst und die Einheit der Hauptempfindung erhalten sei, so will ich höchlich zufrieden sein. 18. März. Zu dem vollendeten Werke wünsche ich von Herzen Glück. Es hat mir ganz besonders genug getan, ob ich es gleich an einem bösen, zerstreuten Morgen nur gleichsam obenhin gekostet habe. Können Sie künftig den Piccolominis etwas von der Masse abnehmen? So sind beide Stücke ein unschätzbares Geschenk für die deutsche Bühne. Und man muss sie durch lange Jahre aufführen. Freilich hat das letzte Stück den großen Vorzug, dass alles aufhört, politisch zu sein und bloß menschlich wird. Ja, das Historische selbst ist nur ein leichter Schleier, wodurch das rein Menschliche durchblickt. Die Wirkung aufs Gemüt wird nicht gehindert noch gestört. 19. März. Ich habe mich schon lange vor dem Augenblick gefürchtet, den ich so sehr wünschte, meines Werks los zu sein. Und in der Tat befinde ich mich bei meiner jetzigen Freiheit schlimmer als bei der bisherigen Sklaverei. Die Masse, die mich bisher anzog und festhielt, ist nun auf einmal weg. Und mir dünkt, als wenn ich bestimmungslos im luftleeren Raume hinge. Zugleich ist mir, als wenn es absolut unmöglich wäre, dass ich wieder etwas hervorbringen könnte. Ich werde nicht eher ruhig sein, bis ich meine Gedanken wieder auf einen bestimmten Stoff mit Hoffnung und Neigung gerichtet sehe. Ich werde Ihnen, wenn Sie hier sind, einige tragische Stoffe von freier Erfindung vorlegen, um nicht in der ersten Instanz in dem Gegenstande einen Missgriff zu tun. Neigung und Bedürfnis ziehen mich zu einem frei fantasierten, nicht historischen und zu einem bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff. Denn Soldaten, Helden und Herrscher habe ich vor jetzt herzlich satt. Indessen habe ich mich an eine Regierungsgeschichte der Königin Elisabeth gemacht und den Prozess der Maria Stuart zu studieren angefangen. Ein paar tragische Hauptmotive haben sich mir gleich dargeboten und mir großen Glauben an diesen Stoff gegeben, der unstreitig sehr viele dankbare Seiten hat. 27. Juli. Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten. Wahrscheinlich, weil Sie glauben, dass ich kommen werde. Ich muss aber meine alte Litanei wieder anstimmen und melden, dass ich hier noch nicht loskomme. Die Geschäfte sind polypenartig. Wenn man sie in 100 Stücke zerschneidet, so wird jedes einzelne wieder lebendig. Ich habe mich indessen dreien ergeben und suche meine übrige Zeit so gut zu nutzen, als es gehen will. Aber jede Betrachtung bestärkt mich in jenem Entschluss bloß auf Werke, sie seien von welcher Art sie wollen, und deren Hervorbringung meinen Geist zu richten und aller theoretischen Mitteilung zu entsagen. Die neuesten Erfahrungen haben mich aufs Neue überzeugt, dass die Menschen statt jeder Art von echter theoretischer Einsicht nur Redensarten haben wollen. Die Mauer, die ich schon um meine Existenz gezogen habe, soll nun noch ein paar Schuhe höher aufgeführt werden. 24. August. Aus allen Umständen fange ich an zu schließen, dass wir vor Eintritt des Herbstes kaum auf Ihre Hierherkunft hoffen können. So geht dieser Sommer ganz anders dahin, als ich mir versprochen hatte, und ob ich mich gleich ernstlich zu meinem Geschäft halte und darin vorwärts komme, so fühle ich doch im Ganzen meines inneren Zustands diese Beraubung sehr. Und sie verstärkt mein Verlangen nicht wenig, den Winter in Weimar zuzubringen. Zwar verberge ich mir nicht, dass sich von dem Einfluss der dortigen Sozietät eben nicht viel Ersprießliches erwarten lässt, aber der Umgang mit Ihnen, das Theater und eine gewisse Lebenswirklichkeit, welche die übrige Menschenmasse mir vor die Augen bringen muss, werden gut auf mich und meine Beschäftigungen wirken. Meine hiesige Existenz ist eine absolute Einsamkeit. Und das ist doch zu viel. 25. Oktober. Seit dem Abend, als ich Ihnen zuletzt schrieb, ist mein Zustand sehr traurig gewesen. Es hat sich noch in derselben Nacht mit meiner Frau verschlimmert. Und Ihre Zufälle sind in ein förmliches Nervenfieber übergegangen, das uns sehr in Angst setzt. Sie hat zwar für die große Erschöpfung, die sie ausgestanden, noch viel Kräfte, aber sie fantasiert schon seit 3 Tagen, hat diese ganze Zeit keinen Schlaf und das Fieber ist oft sehr stark. Wir schweben noch immer in großer Angst, obwohl Dr. Stark jetzt noch vielen Trost gibt. Wenn auch das Ärgste nicht erfolgt, so ist eine lange Schwächung unvermeidlich. Ich habe in diesen Tagen sehr gelitten, wie Sie wohl denken können. Doch wirkte die heftige Unruhe, Sorge und Schlaflosigkeit nicht auf meine Gesundheit, wenn die Folgen nicht noch nachkommen. Meine Frau kann nie allein bleiben und will niemand um sich leiden als mich und meine Schwiegermutter. Ihre Fantasien gehen mir durchs Herz und unterhalten eine ewige Unruhe. Das Kleine befindet sich Gottlob wohl. Ohne meine Schwiegermutter, die teilnehmend, ruhig und besonnen ist, wüsste ich mir kaum zu helfen. Leben Sie recht wohl. Ich würde sehr getröstet sein, Sie bald zu sehen, ob ich Sie gleich bei so unglücklichen Umständen nicht einladen darf. 26. Oktober. Ihr Brief, wertester Freund, hat mich auf das Unangenehmste überrascht. Unsere Zustände sind so innig verwebt, dass ich das, was Ihnen begegnet, an mir selbst fühle. Möge das Übel sich bald ins Bessere wenden, und wir wollen die unvermeidlichen Folgen zu übertragen suchen. Ich würde Sie gleich besuchen, wenn ich nicht gegenwärtig von so vielerlei Seiten gedrängt wäre. 28. Oktober. Ich finde nur ein paar Augenblicke Zeit, um Ihnen zu melden, dass es sich seit gestern Abend ruhiger anlässt, dass die Nacht erträglich gewesen und die Fantasien nicht mehr so unruhig sind, obgleich die liebe gute Frau noch immer im Delirio ist. Der Friesel ist heraus und die Kräfte sind noch gut. Dr. Stark gibt gute Hoffnung und meint, dass es sich auf den Donnerstag wohl anfangen werde zu bessern. Mit meiner Gesundheit geht es noch recht gut, obgleich ich in 6 Tagen 3 Nächte ganz durchwacht habe. 1. November. Der 21. Tag der Krankheit ist jetzt vorbei. Das Fieber hat sehr abgenommen und ist oft ganz weg. Aber die Besinnung ist noch nicht wieder da. Vielmehr scheint sich das ganze Übel in den Kopf geworfen zu haben. Es kommt oft zu völlig frenetischen Akzessen. Wir sind also zwar wegen des Lebens meiner Frau nicht mehr in Sorgen, aber können uns der Furcht nicht erwehren, dass ihr Kopf leiden möchte. Indessen glaubt Dr. Stark noch immer, uns hierüber ganz beruhigen zu können. An wirksamen Mitteln hat es von Anfang an nicht fehlen lassen und ist nach Maßgabe der Krankheit immer damit gestiegen. Jetzt werden kalte Umschläge um den Kopf gebraucht, die nicht ohne guten Effekt zu bleiben scheinen, denn seitdem diese appliziert werden, hat meine Frau mich und ihre Mutter auf Augenblicke wieder erkannt. Ich tue das Mögliche, um mich von der Qual bei Tag und Nacht auf Stunden zu erholen und kann mich bis jetzt über meine Gesundheit nicht beklagen. Aber die Sache droht langwierig zu werden und für diesen Fall weiß ich noch keinen Rat. Leben Sie recht wohl, ich werde abgerufen. 4. November. Mit meiner Frau steht es leider noch ganz auf demselben Punkt wie vor 3 Tagen. Und es ist noch gar nicht abzusehen, was daraus werden will. Seit vorgestern spricht sie keine Silbe, obgleich mehrere Umstände vermuten lassen, dass sie uns kennt und die Zeichen der Liebe erwidert, die wir ihr geben. Sie hat in diesen 3 Tagen reichlich geschlafen, aber fast nichts zu sich genommen und das wenige mit großer Mühe. Eine hartnäckige Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Abwesenheit des Geistes ist das Symptom, das uns am meisten quält und ängstigt. Gott weiß, wohin all dies noch führen wird. Ich kenne keinen ähnlichen Fall, aus dem sich dieser judizieren ließ. Und ich fürchte, Dr. Starkens Erfindungskunst wird auch bald erschöpft sein. Opium, Moschus, Hyoscyamus, China, Kampfer, Zinkblumen, Vesikatorien, Sinapismen, kalte Salmiak-Umschläge um den Kopf, starke Öle zum Einreiben sind nach und nach an der Reihe gewesen und heute soll mit der Belladonna noch ein Versuch gemacht werden. Weil der immerwährende, quälende Anblick mich ganz niederdrückt, so habe ich mich entschlossen, vielleicht auf einen halben Tag nach Weimar zu fahren und mein Gemüt zu zerstreuen. 31. Dezember 1799. Hier schicke ich ein Exemplar der Propyläen mit der Anfrage, ob Sie wohl heute Abend mich mit Ihrer Gegenwart erfreuen wollen. Ich bin seit gestern Abend nicht recht wohl. Ich beklage Ihre Unpässlichkeit von Herzen und hoffe, Sie werden sie nicht in das neue Jahr mit hinübernehmen. Nach 6 Uhr stelle ich mich ein. Zwischen jetzt und dem Abend will ich suchen, Mortimer noch unter die Erde zu bringen, denn die Kehren des Todes nahen sich ihm schon. 1. Januar 1800. Ich war im Stillen herzlich erfreut gestern Abend mit Ihnen das Jahr und, da wir einmal 99er sind, auch das Jahrhundert zu schließen. Lassen Sie den Anfang wie das Ende sein und das Künftige wie das Vergangene. Leipzig, 4. Mai. Nach meiner langen Einsamkeit macht mir der Gegensatz viel Vergnügen. Ich gedenke auch noch die nächste Woche hier zu bleiben. So eine Messe ist wirklich die Welt in einer Nuss, wo man das Gewerb der Menschen, das auf lauter mechanischen Fertigkeiten ruht, recht klar anschaut. Im Ganzen ist übrigens so wenig, was man Geist nennen möchte, dass alles vielmehr einem sogenannten tierischen Kunsttrieb ähnlich sieht. Von dem, was man eigentlich Kunst nennt, findet sich, man darf dreust sagen, in dem, was der Moment produziert, keine Spur. In dem Theater wünschte ich Sie bei nur einer Repräsentation. Der Naturalismus und ein loses, unüberdachtes Betragen, im Ganzen wie im Einzelnen, kann nicht weitergehen. Von Kunst und Anstand keine Spur. Eine Wiener Dame sagte sehr treffend, die Schauspieler täten auch nicht im Geringsten, als wenn Zuschauer gegenwärtig wären. Bei der Rezitation und Deklamation der meisten bemerkt man nicht die geringste Absicht, verstanden zu werden. Des Rückenwendens, nach dem Grunde sprechens, ist kein Ende. So geht's mit der sogenannten Natur fort, bis sie bei bedeutenden Stellen gleich in die übertriebenste Manier fallen. Dem Publikum hingegen muss sich in seiner Art Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es ist äußerst aufmerksam. Man findet keine Spur von Vorliebe für einen Schauspieler, das aber auch schwer wäre. Man applaudiert öfters den Verfasser oder vielmehr den Stoff, den er behandelt. Und der Schauspieler erhält gewöhnlich nur beim übertriebenen lauten Beifall. Dies sind, wie Sie sehen, alles Symptome eines zwar unverdorbenen, aber auch ungebildeten Publikums, wie es eine Messe zusammenkehrt. Mündlich noch gar manches. Jena, 12. September. Nach verschiedenen Abenteuern bin ich erst heute früh wieder zu der jenaischen Ruhe gelangt. Meine Helena ist wirklich aufgetreten. Nun zieht mich aber das Schöne in der Lage meiner Heldin so sehr an, dass es mich betrübt, wenn ich es zunächst in eine Fratze verwandeln soll. Wirklich fühle ich nicht geringe Lust, eine ernsthafte Komödie auf das Angefangene zu gründen. Allein ich werde mich hüten, die Obliegenheiten zu vermehren, deren kümmerliche Erfüllung ohnehin die Freude des Lebens wegzehrt. Weimar, 13. September. Ich wünsche Ihnen Glück zu dem Schritte, den Sie in Ihrem Faust getan. Lassen Sie sich aber ja nicht durch den Gedanken stören, wenn die schönen Gestalten und Situationen kommen, dass es schade sei, sie zu verbarbarisieren. Der Fall könnte in dem zweiten Teil des Faust noch öfters vorkommen. Und es möchte einmal für allemal gut sein, Ihr poetisches Gewissen darüber zum Schweigen zu bringen. Das Barbarische der Behandlung, das Ihnen durch den Geist des Ganzen aufgelegt wird, kann den höheren Gehalt nicht zerstören und das Schöne nicht aufheben. Eben das Höhere und Vornehmere in den Motiven wird dem Werk einen eigenen Reiz geben, und Helena ist in diesem Stück ein Symbol für alle die schönen Gestalten, die sich hinein verirren werden. Es ist ein sehr bedeutender Vorteil, von dem Reinen mit Bewusstsein ins Unreinere zu gehen, anstatt von dem Unreinen einen Aufschwung zum Reinen zu suchen, wie bei uns übrigen Barbaren der Fall ist. Sie müssen also in Ihrem Faust überall Ihr Faustrecht behaupten. 16. September. Der Trost, den Sie mir in Ihrem Briefe geben, dass durch die Verbindung des Reinen und Abenteuerlichen ein nicht ganz verwerfliches poetisches Ungeheuer entstehen könne, hat sich durch die Erfahrung schon an mir bestätigt. Ich mag mich diesmal gern zusammenhalten und nicht in die Ferne blicken, aber das sehe ich schon, dass von diesem Gipfel aus sich erst die rechte Aussicht über das Ganze zeigen wird. 27. März 1801. Erst vor einigen Tagen habe ich Schelling den Krieg gemacht wegen einer Behauptung in seiner Transzendentalphilosophie, dass in der Natur von dem Bewusstlosen angefangen werde, um es zum Bewussten zu erheben. In der Kunst hingegen man vom Bewusstsein ausgehe zum Bewusstlosen. Ihm ist zwar hier nur um den Gegensatz zwischen dem Natur- und dem Kunstprodukt zu tun, und insofern hat er ganz recht. Ich fürchte aber, dass diese Herren Idealisten ihrer Ideen wegen allzu wenig Notiz von der Erfahrung nehmen. Und in der Erfahrung fängt auch der Dichter nur mit dem Bewusstlosen an. Ja, er hat sich glücklich zu schätzen, wenn er durch das klarste Bewusstsein seiner Operationen nur so weit kommt, um die erste dunkle Totalidee seines Werks in der vollendeten Arbeit ungeschwächt wiederzufinden. Ohne eine solche dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem Technischen vorhergeht, kann kein poetisches Werk entstehen. Und die Poesie, deucht mir, besteht eben darin, jenes Bewusstlose aussprechen und mitteilen zu können, das heißt, es in ein Objekt überzutragen. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Ich möchte Ihre Gedanken über diese Materie wissen, welche einem durch den jetzigen Streit in der ästhetischen Welt so nahegelegt wird. 5. April, was die Fragen betrifft, die Ihr letzter Brief enthält, bin ich nicht allein Ihrer Meinung, sondern ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass alles, was das Genie als Genie tut, unbewusst geschehe. Der Mensch von Genie kann auch verständig handeln, nach gepflogener Überlegung, aus Überzeugung. Das geschieht aber alles nur so nebenher. Kein Werk des Genies kann durch Reflexion und ihre nächsten Folgen verbessert, von seinen Fehlern befreit werden. Aber das Genie kann sich durch Reflexion und Tat nach und nach der Gestalt hinaufheben, dass es endlich musterhafte Werke hervorbringt. Je mehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist das Einzelne gefördert. Was die großen Anforderungen betrifft, die man jetzt an den Dichter macht, so glaube ich auch, dass sie nicht leicht einen Dichter hervorbringen werden. Die Dichtkunst verlangt im Subjekt, das sie ausüben soll, eine gewisse gutmütige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerstören jenen unschuldigen produktiven Zustand und setzen für lauter Poesie an die Stelle der Poesie etwas, das nun ein für allemal nicht Poesie ist, wie wir in unseren Tagen leider gewahr werden. Und so verhält es sich mit den verwandten Künsten, ja mit der Kunst im weitsten Sinne. Dies ist mein Glaubensbekenntnis, welches übrigens keine weiteren Ansprüche macht. 28. April. Die Jungfrau habe ich vor 8 Tagen dem Herzog schicken müssen und habe sie noch nicht aus seinen Händen zurückgehalten. Wie er sich aber gegen meine Frau und Schwägerin geäußert, so hat sie bei aller Opposition, in der sie zu seinem Geschmack steht, eine unerwartete Wirkung auf ihn gemacht. Er meint aber, sie könne nicht gespielt werden. Und darin könnte er recht haben. Nach langer Beratschlagung mit mir selbst werde ich sie auch nicht aufs Theater bringen, ob mir gleich einige Vorteile dabei entgehen. Mich schreckt die schreckliche Empirie des Einlernens, des Behelfens und der Zeitverlust der Proben davor zurück, den Verlust der guten Stimmung nicht einmal gerechnet. Ich will mit dem Schauspielervolk nichts mehr zu schaffen haben, denn durch Vernunft und Gefälligkeit ist nichts auszurichten. Es gibt nur ein einziges Verhältnis zu ihnen, den kurzen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe. Oberroßler, 28. April. Einer Vorstellung Ihrer Jungfrau möchte ich nicht ganz entsagen. Sie hat zwar große Schwierigkeiten, doch haben wir schon große genug überwunden. aber freilich wird durch theatralische Erfahrungen Glauben, Liebe und Hoffnung nicht vermehrt. 1. Januar 1802. Lassen Sie uns das neue Jahr mit den alten Gesinnungen und mit guter Hoffnung eröffnen. Es tat mir sehr leid, dass ich den gestrigen Abend versäumen musste, aber so kurz mein neulicher Anfall von Fieber und Cholera war, so hart hat er mich ergriffen, und die Schwäche, die er zurückließ, hat alle meine Krämpfe wieder rege gemacht. Jena, 19. Januar. In Jena, in Freund Knebels alter Stube, bin ich immer ein glücklicher Mensch, weil ich keinem Raum auf dieser Erde so viel produktive Momente verdanke. Es ist lustig, dass ich an einem weißen Fensterpfosten alles aufgeschrieben habe, was ich seit dem 21. November 1791 in diesem Zimmer von einiger Bedeutung arbeitete. Hätte ich diese Registratur früher angefangen, so stünde gar manches darauf, was unser Verhältnis aus mir herauslockte. Hierbei kommt die Abschrift des gräzisierenden Schauspiels. Ich bin neugierig, was Sie ihm abgewinnen werden. Ich habe hier und da hineingesehen, es ist ganz verteufelt human. Geht alles halbweg, so wollen wir es versuchen. Weimar, 20. Januar. Ich werde nunmehr die Iphigenia mit der gehörigen Hinsicht auf ihre neue Bestimmung lesen und jedes Wort vom Theater herunter und mit dem Publikum zusammenhören. Das, was Sie das Humane darin nennen, wird diese Probe besonders gut aushalten. Und davon rate ich, nichts wegzunehmen. Nächsten Sonnabend hoffe ich, über den Erfolg etwas berichten zu können. Ich habe, wie Sie finden werden, weniger Verheerungen in dem Manuskript angerichtet, als ich selbst erwartet hatte, vornehmen zu müssen. Es war auch nicht guttunlich, weil dasjenige, was den Gang des Stücks verzögern könnte, weniger in einzelnen Stellen als in der Haltung des Ganzen liegt, die für die dramatische Forderung zu reflektierend ist. Da in der Handlung selbst zu viele moralische Kasuistik herrscht, so wird es wohlgetan sein, die sittlichen Sprüche selbst und dergleichen Wechselreden etwas einzuschränken. Ich wünsche, dass Sie sich in dem alten produktiven Zimmer recht gut befinden und etwas Neues an dem Fensterpfosten zu notieren haben möchten. Ihre Sorgfalt für die Iphigenie danke ich Ihnen zum Allerbesten. Künftigen Sonnabend werde ich am Schauspielhause anfahren, wie ein anderer Jenenser auch, um an Ihrer Seite einige der wunderbarsten Effekte zu erwarten, die ich in meinem Leben gehabt habe. Die unmittelbare Gegenwart eines für mich mehr als vergangenen Zustandes. Iphigenia hat mich übrigens, da ich sie jetzt wieder las, tief berührt. Seele möchte ich es nennen, was den eigentlichen Vorzug davon ausmacht. Die Wirkung auf das Publikum wird das Stück nicht verfehlen. Bei unserer Kennerwelt möchte gerade das, was wir gegen dasselbe einzuwenden haben, ihm zum Verdienst gerechnet werden. Und das kann man sich gefallen lassen, da man so oft wegen des wahrhaft Lobenswerten gescholten wird. Weimar, 11. Februar. Ich habe mich nun zum Ankauf des Hauses von Mellisch entschlossen, da er etwas davon herunterlässt. Obgleich ich noch immer nicht wohlfeil kaufe, so muss ich doch zugreifen, um einmal für allemal dieser Sorge überhoben zu sein. Jena, 12. Februar, so angenehm mir es ist, dass Sie sich nun in Weimar durch einen Hauskauf fixieren, so gern will ich hier das Nötige besorgen. Die ersten Zeiten meiner hiesigen Ortsveränderung sind mir durch manches verbittert worden, besonders aber durch die Nachricht von dem schweren Krankenlager und Tod meiner Mutter in Schwaben. Aus einem Brief, den ich vor einigen Tagen erhielt, erfuhr ich, dass an demselben Tag, wo ich mein neues Haus bezog, die Mutter starb. Man kann sich nicht erwehren, von einer solchen Verflechtung der Schicksale schmerzlich angegriffen zu werden. Lauchstädt, 5. Juli. Es geht mit allen Geschäften wie mit der Ehe. Man denkt Wunder, was man zustande gebracht habe, wenn man kopuliert ist. Und nun geht der Teufel erst recht los. Gestern Abend habe ich die 9. Vorstellung des neuen Theaters hier überstanden. Mich dünkt, ich habe das Ganze sowohl als das Einzelne mit seinen Vorzügen und Mängeln noch nicht so lebhaft angeschaut. Mein alter Wunsch in Absicht auf die poetischen Produktionen ist mir auch hier wieder lebhaft geworden, dass es Ihnen möglich sein könnte, gleich anfangs konzentrierter zu arbeiten, damit Sie mehr Produktionen und ich darf wohl sagen theatralisch wirksamere lieferten. Das Epitomisieren eines poetischen Werks, das zuerst in einer großen Weite und Breite angelegt war, bringt ein Schwanken zwischen Skizze und Ausführung hervor, das dem ganzen befriedigenden Effekt durchaus schädlich ist. Lassen Sie das, was ich hier aus dem Stegreife sage, einen Text unserer künftigen Unterredung sein. Weimar, 6. Juli. Sie haben also 9 Tage hintereinander gespielt. Das will viel sagen und ist eine große Anstrengung von Seiten der Schauspieler. Aber aus der Leere des Hauses in den Vorstellungen während der Woche sehe ich doch, dass Sie die reichliche Gabe nicht allzu lang werden fortsetzen dürfen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass ich mich bei meinen Stücken auf das dramatisch Wirkende mehr konzentrieren sollte. Dieses ist überhaupt schon, ohne alle Rücksicht auf Theater und Publikum, eine poetische Forderung. Aber auch nur insofern es eine solche ist, kann ich mich darum bemühen. Soll mir jemals ein gutes Theaterstück gelingen, so kann es nur auf poetischem Wege sein. Denn eine Wirkung ad extra, wie sie zuweilen auch einem gemeinen Talent und einer bloßen Geschicklichkeit gelingt, kann ich mir nie zum Ziele machen, noch wenn ich es auch wollte erreichen. Denn ohne eine gewisse Innigkeit vermag ich nichts. Und diese hält mich gewöhnlich bei meinem Gegenstande fester, als billig ist. Jena, 17. August. Ob ich gleich von meinem hiesigen Aufenthalt wenig Produktives rühmen kann und sonst eigentlich nicht wüsste, warum ich hier sein sollte, so will ich doch wieder von mir hören lassen und Ihnen im Allgemeinen sagen, wie es mit mir aussieht. Da ich auch sonst hier so viel Zeit brauchte, um mich in Positur zu setzen, so will ich sehen, ob von nun an die Tätigkeit gesegneter wird. Dagegen habe ich einiges erfunden, das auf die Zukunft etwas verspricht. Besonders auch sind gewisse Betrachtungen und Erfahrungen im naturhistorischen Fache nicht unfruchtbar geblieben. Leben Sie recht wohl? Sagen Sie mir ein Wort und trösten mich über meine lange Entfernung von Ihnen, welche nur durch eine bedeutende Fruchtbarkeit einigermaßen entschuldigt und entschädigt werden könnte. Weimar, 18. August. Sie können nie untätig sein. Und was Sie eine unproduktive Stimmung nennen, würden sich die meisten anderen als eine vollkommen ausgefüllte Zeit anrechnen. Möchte nur irgendein subalterner Genius, einer von denen, die gerade auf Universitäten wohnen und walten, die letzte Hand an ihre wissenschaftlichen Ideen tun, um sie zu sammeln, leidlich zu redigieren und so für die Welt zu erhalten? Denn sie selbst werden dieses Geschäft leider immer in die Ferne schieben, weil ihnen deucht mir, dass eigentlich Didaktische gar nicht in der Natur ist. Sie sind eigentlich recht dazu geeignet, um von anderen bei Lebzeiten beerbt und ausgeplündert zu werden, wie ihnen schon mehrmals widerfahren ist und noch mehr widerfahren würde, wenn die Leute nur ihren Vorteil besser verständen. Hätten wir uns 50 Jahre früher gekannt, so würde ich Zeit gehabt haben, mich ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen zu bemächtigen. Ich würde ihre Neigung vielleicht unterhalten haben, diesen wichtigen Gegenständen die letzte Gestalt zu geben. Und in jedem Fall würde ich ein redlicher Verwalter des Ihrigen gewesen sein. Jena, 27. November 1803. Wenn ich nicht bei Zeiten schreibe, so unterbreche ich später noch schwerer das Stillschweigen. Also will ich nur sagen, dass ich diese paar Tage vorerst angewendet habe, um Antworten und Promemorias in allerlei Geschäften loszuwerden. Jetzt will ich sehen, ob's nicht möglich ist, irgendetwas Erfreuliches zu produzieren. Geht es nicht, so werde ich auch deshalb mich zu trösten wissen. 5 Professoren unserer Universität sind übrigens fort und gehen fort und es fällt niemandem ein, als ob dadurch etwas verloren sei. Man läutet zum Grabe des tüchtigsten Bürgers, allenfalls noch die Stadt zusammen. Und die überbleibende Menge eilt mit dem lebhaften Gefühl nach Hause, dass das löbliche gemeine Wesen vor wie nach bestehen könne, werde und müsse. Und somit leben Sie wohl, leisten Sie das Bessere, insofern es Ihnen gegönnt ist. Sagen Sie mir etwas von Zeit zu Zeit über das Fortschreiten des Till. Ich will mir zum Gesetz machen, wenigstens alle 8 Tage zu schreiben, um von meinen Zuständen Nachricht zu geben. Er lässt sein Hinschlendern überhand nehmen und konzentriert sich auf nichts energisch, weil er abwechselnd alles treibt. Seit einem Vierteljahr hat er ohne krank zu sein nicht das Haus, ja nicht einmal die Stube verlassen. Wenn er noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Konsequenz in seinem Tun hätte, so könnte hier in Weimar noch manches realisiert werden, in der Kunst überhaupt und besonders im Dramatischen. Es entstünde doch etwas und die unselige Stockung würde sich geben. Allein kann ich nichts machen. Oft treibt es mich, mich in der Welt nach einem anderen Wohnort und Wirkungskreis umzusehen. Wenn es nur irgendwo leidlich wäre, ich ginge fort. Weimar, 13. Januar 1804. Indem ich mich erkundige, wie es mit Ihrer Gesundheit steht, frage ich zugleich an, ob Sie sich gestimmt und aufgelegt fühlen, von etwas Poetischem Notiz zu nehmen. Denn in diesem Fall wollte ich Ihnen den großen ersten Akt des Tell zuschicken, welchen ich an Iffland abzusenden gedrungen werde und nicht gern ohne Ihr Urteil aus den Händen geben möchte. 13. Januar, das ist denn freilich kein erster Akt, sondern ein ganzes Stück. Und zwar ein fürtreffliches, wozu ich von Herzen Glück wünsche und bald mehr zu sehen hoffe. Meinem ersten Anblick nach ist alles so recht. Und darauf kommt es denn wohl bei Arbeiten, die auf gewisse Effekte berechnet sind, hauptsächlich an. 2 Stellen nur habe ich eingebogen. Von der einen wünschte ich, wo mein Strich läuft, noch einen Vers, weil die Wendung gar zu schnell ist. Bei der anderen bemerke ich so viel. Der Schweizer fühlt nicht das Heimwehe, weil er an einem anderen Orte den Kuhreigen hört, denn der wird, soviel ich weiß, sonst nirgends geblasen, sondern eben, weil er ihn nicht hört, weil seinem Ohr ein Jugendbedürfnis mangelt. Doch will ich dies nicht für ganz gewiss geben. Leben Sie recht wohl und fahren Sie fort, uns durch Ihre schöne Tätigkeit wieder ein neues Lebensinteresse zu verschaffen. Halten Sie sich auch wacker im Hades der Sozietät und flechten Sie Schilf und Rohr nur fein zum derben Stricke, damit es doch auch was zum Kauen gäbe. Gruß und Heil! 14. Januar, dass Sie mit meinem Eingang in den Tell zufrieden sind, gereicht mir zu einem großen Trost, dessen ich unter der gegenwärtigen Stickluft besonders bedürftig war. Auf den Montag will ich Ihnen das Rüttli senden, welches jetzt ins Reine geschrieben wird. Es lässt sich als ein Ganzes für sich lesen. Ich bin ungeduldig verlangend, Sie wiederzusehen. Wann öffnen Sie Ihre Pforten wieder? 18. Januar. Hier kommt auch das Rütli zurück. Alles Lobes und Preises wert. Der Gedanke, gleich eine Landsgemeinde zu konstituieren, ist fürtrefflich, sowohl der Würde wegen als der Breite, die es gewährt. Ich verlange sehr, das Übrige zu sehen. Alles Gute zur Vollendung. 19. Februar. Hier übersende ich Ihnen meinen Tell, für den ich unter gegenwärtigen Umständen nichts weiter zu tun weiß. Wenn Sie das Werk durchlesen, bitte ich es zurückzusenden, weil der Rollenschreiber darauf wartet. Eben war ich im Begriff, nach Ihnen und Ihrer Arbeit zu fragen, denn nichts von Ihnen zu sehen und zu hören wurde mir zuletzt doch allzu lästig. Das Werk ist fürtrefflich geraten und hat mir einen schönen Abend verschafft. 3. August. Ich habe einen harten Anfall ausgestanden. Und es hätte leicht schlimm werden können, aber die Gefahr wurde glücklich abgewendet. Alles geht nun wieder besser, wenn mich nur die unerträgliche Hitze zu Kräften kommen ließe. Eine plötzliche große Nervenschwächung in solch einer Jahreszeit ist in der Tat fast ertötend, und ich spüre seit den 8 Tagen, dass mein Übel sich gelegt, kaum einen Zuwachs von Kräften, obgleich der Kopf ziemlich hell und der Appetit wieder ganz hergestellt ist. 5. August. Ihre Hand wiederzusehen war mir höchst erfreulich. Über Ihren Unfall, den ich spät erfuhr, habe ich gemurrt und mich geärgert, so wie sich meine Schmerzen gewöhnlich auslassen. Sehr herzlich freue ich mich, dass es besser geht. Im Januar 1805. Ich hatte mich eben angezogen, um zu Ihnen zu kommen, aber die Krämpfe regen sich und ich bin bange, in die Luft zu gehen. 17. Januar. Ob nun nach der alten Lehre die Humoris Peccantes im Körper herumspazieren oder ob nach der neuen die verhältnismäßig schwächeren Teile in Desavantage sind, genug bei mir hinkt es bald hier, bald dort und sind die Unbequemlichkeiten aus den Gedärmen ans Diaphragma, von da in die Brust, ferner in den Hals und so weiter ins Auge gezogen, wo sie mir denn am allerunwillkommensten sind. Es tut mir recht leid zu hören, dass Ihr Zuhausebleiben kein freiwilliges ist. Leider geht's uns allen schlecht. Und der ist noch am besten dran, der durch die Not gezwungen, sich mit dem Kranksein nach und nach hat vertragen lernen. Ich bin jetzt recht froh, dass ich den Entschluss gefasst und ausgeführt habe, mich mit einer Übersetzung zu beschäftigen. So ist doch aus diesen Tagen des Elends wenigstens etwas entsprungen. Ich habe indessen doch gelebt und gehandelt. Nun werde ich die nächsten 8 Tage dran wagen, ob ich mich zu meinem Demetrius in die gehörige Stimmung setzen kann, woran ich freilich zweifle. Gelingt es nicht, so werde ich eine neue, halbmechanische Arbeit hervorsuchen müssen. 22. Februar. Wenn es Ihnen nicht zuwider ist, ein paar Worte zu schreiben, so sagen Sie mir doch, wie es Ihnen geht. Wovon ich, so sehr es mich interessiert, nichts Eigentliches erfahren kann. Mit mir ist es wieder zur Stille, Ruhe und Empfänglichkeit gelangt. Hervorbringen aber kann ich noch nichts. Wie sehr wünschte ich, Sie bald wiederzusehen. 22. Februar. Es ist mir erfreulich, wieder ein paar Zeilen Ihrer Hand zu sehen. Und es belebt wieder meinen Glauben, dass die alten Zeiten zurückkommen können, woran ich manchmal ganz verzage. Die 2 harten Stöße, die ich nun in einem Zeitraum von 7 Monaten auszustehen gehabt, haben mich bis auf die Wurzeln erschüttert, und ich werde Mühe haben, mich zu erholen. Zwar mein jetziger Anfall scheint nur die allgemeine epidemische Ursache gehabt zu haben, aber das Fieber war so stark und hat mich in einem schon so geschwächten Zustand überfallen, dass mir ebenso zumute ist, als wenn ich aus der schwersten Krankheit erstünde. Und besonders habe ich Mühe, eine gewisse Mutlosigkeit zu bekämpfen, die das schlimmste Übel in meinen Zuständen ist. Möge sich täglich und stündlich mit Ihnen bessern und mit mir auch, dass wir uns bald mit Freuden wiedersehen. 27. März. Lassen Sie mich doch hören, wie es Ihnen in diesen Tagen ergangen ist. Ich habe mich mit ganzem Ernst endlich an meinen Demetrius angeklammert und denke nun nicht mehr, so leicht zerstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischenfällen wieder Posto zu fassen, und ich musste mir Gewalt antun. Jetzt aber bin ich im Zuge. Leben Sie wohl. Ich sehne mich nach einer Zeile von Ihnen. Anfangs Mai wage ich mich nach langer Zeit aus dem Haus. Ich finde ihn, wie er im Begriff ist, ins Schauspiel zu gehen und will ihn davon nicht abhalten. Ein Missbehagen hindert mich, ihn zu begleiten, und so scheiden wir vor seiner Haustür. Erst jetzt erfahre ich, dass es ein Abschied für immer war. Niemand hat es mit Rücksicht auf den Zustand meines Körpers und Geistes gewagt, die Nachricht in meine Einsamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieden.